Beauty can't be kept as it is. Nothing can be kept as it is. We're constantly moving. We're constantly changing. Nein, sagt Charlotte Rampling. Schönheit hat keinen Bestand. Wir verändern uns dauernd. In terms of being fashionable, non-fashionable, beautiful or less beautiful, we have no control over that. Über unsere Schönheit haben wir keine Kontrolle. Charlotte Rampling war seit ihrem Kinodebüt Mitte der 1960er Jahre immer Projektionsfläche für das Geheimnisvolle, das Verführerische, das Unnahbare. Die deutsche Filmemacherin Angelina Maccarone hat mit ihrem Dokumentarfilm The Look ein sehr schönes Porträt von Charlotte Rampling gedreht, in der sie die Künstlerin in der Begegnung mit Freunden, Weggefährten oder ihrem ältesten Sohn zeigt. In 9 Kapiteln, die dem Alter, der Schönheit oder dem Tabu gewidmet sind, stellt sie die inzwischen 67er vor im Monolog oder im Dialog, also im Kontakt mit den anderen. Im Film The Look allerdings nimmt Charlotte Rampling in gewisser Weise den Blick, der auf sie gerichtet ist, selber in die Hand. Vielleicht gibt Angelina Maccarone ihr dadurch etwas zurück. Vielleicht wird in The Look aber auch deutlich, wie Charlotte Rampling es in ihrem Werk geschafft hat, diesen Blick auf sie immer schon zu lenken. Oder ist das alles doch wieder eine Inszenierung? Kann es eigentlich etwas anderes sein? The Look von Angelina Maccarone, empfehlenswert. Und das... Was? Mein Arm. Beth, hey, Schatz. Das ist nur die erste, Patient Null. Mr. Emhoff, es tut mir leid, Ihre Frau ist tot. Am Anfang ein Röcheln, ein Husten, ohne Bild. Dann sehen wir in Steven Soderberghs Contagion Gläser, Türklinken, Hände. Wie oft berühren wir den Tag über unser Gesicht? Gwyneth Paltrow spielt Patient Null. Das tödliche Virus rafft sie nach 5 Minuten dahin. Das zeigt, wie Steven Soderbergh die Genre-Regel, dass der Star immer zu überleben hat, bis zum süßen oder bitteren Ende, uns mit Lust um die Ohren haut. Nein, für einen Regiestar wie Steven Soderbergh stirbt Schauspielerstar Gwyneth Paltrow gerne auch schon im ersten Akt. Ebenso wie Kate Winslet, die eine Seuchenärztin spielt. Dr. Cheever, ich glaube, ich bin krank. Und bald tot. Contagion versammelt ein großartiges Ensemble. Matt Damon, Marion Cotillard, Elliot Gould oder Bryan Cranston, bekannt aus der TV-Serie Breaking Bad. Contagion beschreibt eine globale, tödliche Seuche. Gegenmaßnahmen? Wir isolieren alle, die krank sind und stellen sämtliche Verdachtsfälle unter Quarantäne. Okay, gut. Am Ende werden 26 Millionen Menschen an der Pandemie gestorben sein. Überlebensstrategien? Wir haben ein neuartiges Virus mit einer 20-prozentigen Sterblichkeitsrate, keine Therapiestrategien und keinen Impfstoff, der anwendbar wäre. Genau so ist es. In Contagion bricht die Zivilisation nicht wie in Mad Max oder I Am Legend zusammen, nein, die Behörden funktionieren weiter. Doch in einer Art Parallelwelt tobt bald der Kampf ums Überleben. Plünderung, Überfälle und so weiter. Wenn es so weit gekommen ist, dann... Das Virus ist dann unsere geringste Sorge. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es niemand erfährt, bevor es alle erfahren. Contagion kommt nüchtern daher. Herzerweichende Hollywood-Familiendramen findet man hier nicht. In Contagion wird auch kein Szenario von schleimigen Wesen aus der Galaxis nebenan oder degenerierten Hinterwäldlern entworfen. Nein, der Serienkiller, in Anführungsstrichen, in diesem spannenden Film ist effizient, weil klein und unsichtbar, aber eben gnadenlos tödlich. Also keine Hände schütteln, zu Hause bleiben, wer krank ist, häufiger die Hände waschen. Contagion von Steven Soderbergh, herausragend. Nach 20 Jahren ist Divko in Danis Tanovics neuem Film Circus Columbia zurück aus Deutschland in Bosnien. Jetzt 1991, der eiserne Vorhang ist gerade gefallen, macht er erst einmal eine Runde durchs Dorf und präsentiert sich die Taschen voller Euro. Guten Tag, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Oh, herzlich willkommen. Bring mir eine Weinschorle und eine Runde für alle. Divko trifft auch auf seine damals zurückgelassene Frau und den erwachsenen Sohn. Die ersten Anzeichen des Bürgerkriegs... Aber wenn es Jugoslawien nicht mehr gibt... Gehört es uns Serben. Auch sie werden langsam sichtbar. Ich wollte auch nur wissen, ob ich nicht zählen kann, wenn die Schießerei losgeht. Schon in seinem Debüt No Man's Land brachte Danis Tanovic die Absurdität des bosnischen Bürgerkrieges in Filmbilder. Circus Columbia erzählt von der Zeit vorher, als die Gesellschaft langsam in den Krieg schlittert. Ein düsterer Blick, den Danis Tanovic wirft, aber mit seiner Figur des aufrechten Schelmen Divko, der die drohenden Zeiten wie sein Beziehungschaos zwischen Geliebter und Ex-Ehefrau zu meistern sucht, wirft der Filmemacher einen Blick in die menschliche Verfasstheit. Circus Columbia von Danis Tanovic. Empfehlenswert.